Ja, willkommen zum Genusscast, Folge 60, wenn ich das richtig sehe. Und es geht heute um Frühlingswein. Hallo Heckbeet. Hallo Mara. Ja, Frühlingswein, wie kommen wir darauf? Ja, wir beziehen ja mehrere Genusspakete, einmal von Bayer und einmal von BASF. Also wir haben mit BASF angefangen und später haben wir entdeckt, dass Bayer das auch hat. Und dann haben wir das bezogen, natürlich gegen Bezahlung, also wir werden nicht bestochen. Ja. Nicht gesponsert. Und da gibt es natürlich immer ein Frühlingspaket. Und da habe ich mir so gedacht, das war vorher schon so, wir machen was zum Frühling. Jetzt heißt aber dieses Frühlingspaket, und das ist für uns eigentlich nicht so gut, prickelnder Frühling. Und da waren dann leider viele zwei Perlweine drin. Ja. Der dritte nicht, den haben wir dabei. Also wir haben aus dem Frühlingspaket nur eins entnehmen können. Aber das Ganze ergänzt sich sehr schön, denn im Winter 2019-20, was kurz vorher kam, aber diesmal von Bayer, war auch ein Wein drin, der eigentlich nicht zum Winter passt, sondern ein Frühlingswein ist. Mhm. Und der ist auch ganz neu. Und deshalb haben wir den auch dabei. Also wir haben Weine, die man jetzt auch aktuell kaufen kann, bei ganz vielen Anbietern. Von daher ist das eigentlich sehr schön. Und dann habe ich noch eins übernommen aus dem Sommer 2019, was sozusagen noch über war, aber was dennoch sicherlich auch ein sehr schöner Wein ist zum Frühling. Den haben wir auch dabei. Also wir haben wirklich aus verschiedenen Weinpaketen das Ganze ergänzt durch zwei Weine von Peter, die meiner Ansicht nach, also hier bei der großen Auswahl, auch sehr gut zum Frühling passen. Also wir haben wirklich fünfmal Frühling hier auf dem Tisch und ich bin sehr gespannt. Ich hoffe auch gleich fünfmal Frühling im Glas. Mal schauen mal, wie es schmeckt. Apropos Glas, man hat schon gesagt, wir hatten vorher schon Werbung gemacht. Man kann die Weine kaufen und die Folge quasi dann mittrinken, mithören. Ja. Aber also macht das ruhig. Aber es sei gewarnt, es enthält Alkohol und Zucker. Genau. Dementsprechend bitte aufpassen beim Konsum. Also vorsichtig trinken, genau. Also all diese Weine, naja, der, den du mitgebracht hast, der ist der Riesling 2014, den wird es so nicht geben, aber da wird es Nachfolger geben. Gibt es einen Nachfolger, aus dem Lager Riesling, weiß ich aber nicht, was zu. Und der erste, mit dem wir starten, der ist von 2016, wenn man beim Winzer direkt das beziehen will, ist man jetzt bei 2017. Den 2016er, der ist aber tatsächlich ein aktueller Wein, den man zwar jetzt nicht mehr beim Winzer bekommt, die sind schon bei 2017, aber der ist sonst bei allen Anbietern. Also ich habe nochmal einen zusätzlich verlinkt, aber weil der viele Infos hat, aber im Grunde gibt es den überall, also beim Versandhandel eurer Wahl, könnt ihr den 2016er auch noch bekommen. Genau, den 2014er sehe ich, gibt es nicht mehr, gibt es den 2018er als Nachgang. Dementsprechend, ja, aber der anders schmeckt. Genau. Gut, aber man kann es nicht alles sagen. Ja. Sollten ja fünf sein und dann haben wir den dazu genommen, weil der irgendwie auch passen wird. Da bin ich ganz sicher. Lass uns aber jetzt erstmal mit dem ersten anfangen. Genau, das haben wir was Schönes von dem Weingut Törle, genau. Ja. Das hat einen schlauer Zettel. Also ich habe mal die Flasche mal in der Hand. Also 3/4 Liter Flasche. Chardonnay Reserva Trocken 2016. Gutsabfüllung Weingut Törle in Saulheim 55291 in Rheinhessen. Genau. Also ein Wein aus Rheinhessen. Und also hier gibt es natürlich einen Begleitzettel. Den, also von Bayer Gastronomie. Ich denke, kann man einfach mal vorlesen. Da geht es vor allen Dingen um den Betrieb. Aber ihr könnt auch den Link euch anschauen, der ist eigentlich auch sehr, sehr schön. Also da gibt es dann eine entsprechende Seite vom Weingut Törle, aber ich lese das trotzdem mal vor. Der 19 Hektar große Betrieb der Familie Törle wurde komplett neu ausgerichtet. Durch die Intensivierung der Handarbeit in den Weinbergen, die rigorose Reduzierung der Erträge und die Selektion der Trauben per Hand ließ sich die Qualität der Weine enorm steigern. Das sind also die üblichen Verfahren, die man so macht. Mhm. Reduzierung der Erträge, Handarbeit, Selektion und dann wird's halt gut, ja. Lange Maischestandzeiten und die Vergärung mit wilden Hefen aus dem Weinberg machen spätestens die Mineralität des nördlichen Rheinhessens schmeckbar. Die Sedimente und Ablagerungen des tertiären rheinhessischen Urmeers prägen die Weine des Weinguts. Kalkiger Lehm, Kalkmergel mit Eisenoxiden, Kalkschotter und Meeressand sind Zeuge der zwei lang andauernden Meeresbildungen, dem Oligozänmeer von 38 bis 25 Millionen Jahren und dem Miozänmeer vor 25 bis 12 Millionen Jahren mit einer dazwischenliegenden Phase der Verlandung. Das gilt aber jetzt allgemein für die Böden dort in der Region. Ja, ich bin mal gespannt. Naja, aber das ist halt das Schöne beim Wein. Mhm. Du hast halt diese ganze Erdgeschichte da noch drin. Genau, das schmeckt man auch das hoffentlich. Schmeckt man raus. Und ich bin mal gespannt, weil Chardonnay ist ja für mich ja meistens ein sehr lascher Wein. Mhm. Bin mal gespannt, wie der quasi. Naja, aber auch ein Wein, wo halt diese Besonderheiten, der Kalk und so, dann auch spürbar sind. Das wird halt meistens nicht erschlagen. Also man kann da Dinge rausschmecken. Von daher ist der Chardonnay durchaus auch, ich würde ja fast sagen, ein Anfängerwein. Ist wirklich ein Anfängerwein. Man merkt ja auch ganz klar, dass in Chardonnay in Amerika unheimlich viel angebaut wird. Ist ja quasi eine fast die prägende Weinsorte. Ist leicht zu trinken. Ist auch so ein Lifestyle-Wein. Es ist halt so eine moderne Art, typische Aromen von Chardonnay, ich sag mal jetzt mal vom klassischen, es wird Haselnuss, Honigmelone, Zitrone, Birne, Apfel sein. Ich bin mal gespannt, ob wir die hier wiederfinden und plus, ob man das den Boden, sprich das Gestein mit spürt und auch schmecken kann. Ja, da bin ich auch gespannt. Der Chardonnay gehört, auch wenn man es ihm nicht anhört, zu den Burgundern. Ja. Also Pinot-artigen Weinen. Also von daher auch, sozusagen ein adliges Haus. Genau. Vielleicht noch ein kleiner Funfact, in jedem Champagner ist auch Chardonnay drin. Genau. Und das ist auch das, wenn man dann riecht, ich habe jetzt gerade schon dran gerochen, man hat so ein bisschen, also diesen Effekt, es riecht so ein bisschen wie Champagner. Ja. Okay, also er riecht? Also sehr, sehr intensiv für den Chardonnay. Sehr intensiv und aber auch charakteristisch durchaus. Und die Farbe relativ hell. Ja. Also könnte noch ein bisschen heller sein, aber es ist schon in der hellsten Kategorie. Ich finde, Birne kommt in der Nase durch. Und auch diese Nussnote kommt auch durch. Ja, das ist richtig. Ja, das ist eben genau der Champagner, genau, der durchkommt an der Stelle. Ich bin mal gespannt, wie er schmeckt. Ja. Naja, also ich muss noch einen zweiten Schluck nehmen. Ja, er hat Geschmack. Er hat keinen Nachgeschmack. Ja. Der ist so. Nein, würde ich nicht sagen, aber wenig. Wenig, extrem wenig. Wenig Nachgeschmack, das stimmt schon. Aber es ist ein richtiger Sommerwein, man merkt, der ist sehr fruchtig im Mund. Ja. Der ist ja sehr verspielt sogar, würde ich sagen. Der ist verspielt, das stimmt. Und dann kommt quasi ganz wenig Abgang. Das heißt, man muss direkt einen zweiten Schluck nehmen, damit man dieses Aroma auch im Mund weiter behält. Sonst ist der sofort weg. Ja, nicht sofort, aber relativ schnell. Relativ schnell. Und da muss man halt einen neuen Schluck nehmen, das stimmt. Aber ich finde, also er ist gefällig. Also man kann ihn gut trinken. Ja. Er ist auch länger gelagert. Gut, das wissen wir vom Jahr her und auch, weil es eben Reserve steht auch drauf. Ja. Also die haben den im Fass, denke ich auch erstmal. Das steht hier leider nicht dabei. Müsste man nochmal auf die Flasche gucken. Es steht auch nichts drauf. Ob da, ich guck mal. Nee, steht hier nichts drauf. Aber es kann sein, dass der so, also ich würde mir auch einbinden, dass ich so eine leichte Fassnote irgendwo in der Ecke schmecke. Weiß ich auch. Ich weiß halt nicht, ob es diese Haselnuss ist oder ob es wirklich Fass ist. Ich kann es noch nicht ganz deuten. Aber es geht mehr in Vanille, also muss es eher ein Fass sein. Ich denke, es ist Fass, ja, weil es in Richtung Vanille geht. Also da ist, es steht ja Reserve drauf, das muss eigentlich bedeuten, dass man ihn im Fass hält erstmal ein bisschen. Und da wir jetzt bei der aktuelle Jahrgang 2017 ist, kann man sich das auch gut vorstellen. Der hat halt ein Jahr im Fass oder sogar mehr im Fass gelegen und wird jetzt verkauft. Genau. Was dazu essen im Sommer? Seeteufel, Pasta. Pasta, leichte Pasta, weil die Pasta darf nicht zu geschmacklos sein. Ja, das stimmt schon. Ja, also irgendwas mit Meeresfrüchten zum Beispiel, was leichtes. Nicht zu viel Knoblauch, sonst geht der direkt unter. Eine Quiche, glaube ich, wird ganz gut dazu passen. Genau. Man kann ihn, glaube ich, aber auch so trinken. Ja, das ist wirklich. Leicht auch als Scholle. Ich habe übrigens, kann ich bei der Gelegenheit nachtragen, wir hatten ja bei unserem griechischen und mediterranen Wein den Saint-Péret, wo wir uns noch darüber gestritten haben, wie weit der Ort weg ist vom Mittelmeer. Und den hatte ich etwas länger im Kühlschrank geöffnet und jetzt letztlich, also vor 2-3 Tagen, getrunken als Schorle. Und ich muss sagen, fantastisch. Also guter Wein macht gute Schorle. Ja, ist so. Und das war wirklich ein Traum. Und bei dem kann ich mir das auch gut vorstellen. Also der könnte auch als Schorlewein gut kommen. Und ist ein Riechwein. Also er riecht wirklich ganz charakteristisch und verspricht dann auch einen Geschmack, den er kurzzeitig hat, aber eben nicht nachhaltig. Nicht nachhaltig, ja. Ja, wie ist denn mit den den Böden? Oligozänmeer. Hört man das Oligozänmeer? Nee. Also also vielleicht kann ich es mir einbilden. Also er hat schon so eine leichte bisschen Kalknote hat das. Er hat so eine, ich würde gar nicht mal so sehr Kalk sagen, obwohl das sicherlich der Kalk ist. Er hat so eine Art, salzig ist jetzt falsch. Nee. Aber es ist ein ganz kleiner Touch mineralisch drin. Mineralisch ist es, ich merke es jetzt gerade, ich habe das Glas leer und rieche jetzt gerade quasi ohne Wein ins Glas rein. Und da kommt dieser Boden besser durch. Da kommt viel im Geruch. Das ist so der. Also ich finde Geschmack geht es, also wirklich minimal, aber im Geruch ist er auf jeden Fall präsenter, der Boden. Ja. Ja, da ist was. Aber die geben sich auch Mühe. Also das Etikett ist wirklich gut. Das Etikett ist wirklich sehr schön. Also es ist so ein Gold umrandet und dann so einen leichten Blau-Grau-Ton als Hintergrund und dann das Törle-Familienlogo in Gold. Ja. Das ist schon, also macht einen sehr wertigen Eindruck. Ist auch eine Burgunderflasche, auch das passt. Viele haben ja dann die falsche Flasche. Es ist also auch gut gewählt. Also schön insgesamt. Ja. Also ich finde ihn für einen Chardonnay nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja vorhin schon bei der Reihenfolge gesagt, Chardonnay, die sind alle so flach und auch wenn sie alle schreiben, dass sie so toll sind und so fett und so. Da gibt es wirklich dann wieder Chardonnays, die sind so fett, dass du eigentlich da gar nicht denken kannst. Wir haben ja so einen Lieblingswein. Aber der ist, also wie gesagt, das ist ein sehr, sehr gefälliger Sommerwein. Davon trinkt man mal 2-3 Gläschen mal hintereinander einfach mal so weg. Das ist Schön, muss man wirklich sagen. Ja, also preislich ist er ja, ich kann es jetzt nicht so sagen. Ich glaube, dieses Paket war bei, das war das Meyerbeer, war bei 56 Euro für drei Flaschen. Der kostet also, so im Schnitt. Das ist natürlich Ersparnis durch durch das Abo. Aber ich habe mal geguckt, der kostet so im Schnitt 23 Euro. Ja, naja. Also ist schon so oberes. Ja, aber da ist ja, wie gesagt, handverlesen, reduziert und alles. Das kostet natürlich auch. Natürlich, das ist schon okay. Und dann war er wahrscheinlich noch im Fass. Also das preislich angemessen. Also ist wirklich ein schöner Wein. Also kann man wirklich empfehlen. Ja, jetzt tauchen wir ein. Meine Spezialgebiete wieder. In das Spezialgebiet, Riesling und Pfalz. Ja. Also für die, die es noch nicht wissen, Peter ist ja Pfälzer und eigentlich, wie soll man sagen, als Pfälzer Riesling Experte gesprungen, genau. Und jetzt als Limonaden-Experte gelandet. Ja, ja. In unserem Partner-Podcast der zwei Flaschen trinken Limo, genau, ist Peter ja als Limonaden-Experte bezeichnet worden. Das ist auch sicherlich richtig. Es liegt er ist halt vielseitig. Genau, es liegt einfach an meinen tollen Geschmacksknospen. Ja, an den Pfälzer Geschmacksknospen. Genau, aber also Kind des Rieslings für, natürlich. Für sich selbst nimmt er in Anspruch, Kind des Rieslings zu sein. Genau, bin ich auch wirklich. Also ich bin, Riesling gehört ja zu meinen Lieblingssorten. Und jetzt haben wir hier einen Riesling, der ist schon relativ alt. Der ist von der Winzergenossenschaft, Rupertsberger. Ja, da kann man nur den Nachfolger weinen. Genau, gibt es so einen Nachfolger. Aber ich finde, im Gegensatz zu anderen, die Winzergenossenschaft Rupertsberg wirklich gut. Die haben eine tolle Auswahl. Ja, preislich. Das ist eine Riesenauswahl. Preis-Leistung. Die sind Hammer. Ja, die sind preislich. Es ist so gut. Man kann da auch Süßweine kriegen, die sonst ein Vermögen kosten, die da wirklich, also. Die machen eine sehr schöne Genossenschaftsarbeit. Sehr schön. Es ist halt nämlich immer so, eine Genossenschaft, man kommt rein, es hat die Atmosphäre eines Supermarkts. Ist ein bisschen so, ja. Das ist und so. Da sind halt viele Weinfreunde enttäuscht, mhm, die dann da einkaufen. Also man muss eigentlich schon wissen, was man will. Und dann geht das ganz schnell. Genau. Ja. Aber man muss auch sagen, durch die große Auswahl in der Genossenschaft kann man auch da sehr, sehr viel probieren. Das ist natürlich nicht so gemütlich wie beim Winzer. Mhm. Aber die Auswahl ist groß. Man nimmt sich auch dann Zeit. Mhm. Man kann auch ein bisschen durch die Gegend schmökern. Die haben auch ein paar andere Sachen zum Verkauf. Also so andere lokale hergestellte Sachen von Marmeladen über Senf, über was weiß ich, über Essige und hast nicht gesehen und tralala. Und ich finde, darf man nicht unterschätzen, man sagt ja oft mal Genossenschaft Qualität schlecht oder sonst irgendwas. Das ist gar nicht der Fall. Nee, die können sich das auch gar nicht mehr leisten. Nein. Und ich finde, wenn man nicht weiß, was man kaufen soll und da überfordert ist, ist man bei der Genossenschaft immer gut aufgehoben. Preis-Leistung passt immer. Ja, das ist vor allem. Und die Auswahl ist meistens so groß, dass man Auswahl, dass du halt immer auch was findest. Mhm. Ne? Das ist auch zum Reinkommen auch relativ einfach. Ja. Jetzt haben wir in dem Fall einen 2014er, den habe ich mal gekauft, relativ viel davon. Ist noch relativ wenig übrig. Der hat jetzt auch eine Bronze-Kammer-Münz-Medaille bekommen. Der hat das auch nicht drauf achten. Ist aber ein Lagenwein. Mhm. Gimmeldinger Meerspinne. Genau. Erinnert so ein bisschen an Lorient. Genau, ja. Und ist ein Kabinett, also Kabinettqualität, in einer ganz einfachen Flasche, Etikett relativ einfach. Kannst du nochmal erklären, was Kabinett ist? Das ist eine Qualitätsstufe. Ja. Genau. Ja, welche? Und die zweitbeste eigentlich. Die zweitbeste? Ja, die mittlere. Genau, ja. Oh. Und dementsprechend wirklich dann auch hier Selektion von den Trauben das Beste genommen. Und also handverlesen wird es jetzt bald dort nicht sein, aber schon eine Reduktion hat da stattgefunden. Ist auch vom Etikett her relativ unspektakulär. Ich glaube, hier kommt es mehr auf den Inhalt drauf an und ich bin mal gespannt, wie der schmeckt, weil wie gesagt, der ist jetzt auch schon ein paar Tage ja alt im. Mhm. Mal gucken, aber das ist aber für genau Kabinett die richtige, genau die richtige Zeit. Also den muss man jetzt trinken. Also nach 6 Jahren ich würde sagen, naja, eigentlich schon früher. Also vor 2 Jahren hat er den Höhepunkt. Glaube ich jetzt auch. Ist er, glaube ich, immer also er kann gut zu trinken. Jetzt ein bisschen die Säure abgebaut haben, was vielleicht für den einen oder anderen auch sehr positiv ist, weil Röstling ist ja eigentlich sehr bekannt für seine dominante Säure. Mhm. Und mal gucken, wie der quasi jetzt sich da weiterentwickelt hat. Also ich finde, in der Nase auch her ein Riechwein. Ist es ein Riechwein, ja. Mhm. Der hat so eine leichte Süße im Geruch. Merkst du das? Mhm. Also irgendwie so Maracuja oder irgend sowas. Nicht ganz so extrem, also bei mir, falls ich mal sagen, Pappig-Süße, sondern eher so ein bisschen. Ja. Ja. Ich bin mal gespannt. Mhm. Ich nehme einen Schluck. Mhm. Mhm. Säure da, aber schön eingebunden. Mhm. Nicht so kratzende Säure. Und vorneweg noch relativ frisch. Ja, das ist sehr frisch. Also für 2014 hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das ist relativ frisch. Ich dachte, er war stümpfer vom Geschmack her, aber er ist relativ frisch. Man merkt so die Riesling-Aromen. die sind definitiv da. Mhm. Also zum Beispiel, wie ich schon sagte, Maracuja, also reife Maracuja kommt durch Mirabelle, ist so ein bisschen, was ich noch mitschmecke. Mhm. Und eine sehr angenehme Säure. Es ist jetzt keine so eine ganz harte, kratzende Säure, die irgendwie da Probleme macht. Also man sagt, oh, die kratzt so ein bisschen und sonst irgendwie. Sondern die ist wirklich sehr, sehr angenehm. Dennoch, man hat so ein bisschen Boden, so ein bisschen Granit. Mhm. Mhm. Trocken, merken auf jeden Fall, ja. Ne, dass es schön trocken ist. Mhm. Mhm. Also ich finde ihn noch sehr, sehr gut trinkbar. Gut trinkbar, ja. Also ich muss noch was zum Kabinett ergänzen. Mhm. Ich habe es gerade noch mal nachgeschlagen, mhm. weil ich unruhig war, hier Falschinformationen zu verbreiten. Also Qualitätsweine sind es und da hat man erstmal den Qualitätswein ohne Prädikat und dann, deshalb habe ich gesagt mittlerer, weil es eigentlich die unterste Stufe der Prädikatsweine, wenn man so will, obwohl man das ja eigentlich nicht als Abstufung sehen kann. Als Prädikatsweine kommt dann zunächst der Kabinett und dann kommt Spätlese, Auslese, Bärenauslese, Trockenbärenauslese und Eiswein. Aber die werden halt auch immer später geerntet und es ist immer riskanter, immer schlimmer. Also wie gesagt, wenn man mal absieht von diesen Sachen, die man ja auch nicht immer ernten kann, Kabinett kriegt man eigentlich dann immer hin. Mhm. Man muss halt einen bestimmten Reifegrad haben und das wird mit dem Mostgewicht gemessen und ja. Ja. Aber ich finde, gerade auch beim zweiten Schluck, er hat eine gewisse Komplexität. Ja, die hat er. Ich dachte, dass er die schon abgebaut hätte, dass er nicht mehr so filigran ist, als er quasi noch frischer war. Ja. Aber er setzt sich dennoch durch. Also er hat sich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen wahrscheinlich positiv entwickelt. Mhm. Ja, es ist wirklich... Auch wirklich zwischen Säure. Ich bin ja sonst nicht so der Trockenweintrinker. Ja. Aber dieser hat so eine eingebundene Säure. Er hat eben auch eine leicht nochmal so eine mildere Note neben der Säure. Also ich finde den sehr, sehr gut. Also ich finde, ich glaube, die Säure ist so abgepuffert, weil dieses Mineralische so ein bisschen granitmäßig das Ganze so ein bisschen abpuffert. Das ist nicht so eine spritzige Säure zum Schluss, sondern eher so eine. Ja, ein Granit. Also ich jetzt nicht. Aber es ist wirklich, also sehr schön, der Wein. Mhm. Also sehr gefällig. Also kann man sich dran gewöhnen. Könnte mal mehr von trinken. Darf mich nicht. Ja, ich muss mich leider auch zurückhalten. Ja, ein bisschen nach 30. Also einer, der nach mehr schmeckt. Mhm. Will man immer nachgießen, obwohl er durchaus auch beständig ist. Im Der hat halt Nachgeschmack auch. Also der ist ein bisschen nachhaltiger als der erste, definitiv. Naja, Riesling. Müssen wir ein bisschen neutralisieren. Hat halt das Riesling-Schwänzchen. Mhm. Das ist nicht ausgeprägt, das Riesling-Schwänzchen. Nicht so ausgeprägt, nee, das stimmt. Aber angenehm, weil es halt nicht so ein kratzendes, stechendes, harter Säureabgang ist, sondern der ist eher so fein, sehr elegant gleitend. Ja, also er wirkt wirklich sehr sehr elegant, das stimmt. Mhm. Also elegant ist, glaube ich, das Richtige. Ja, elegant, das passt ganz gut. Mhm. Ich würde sagen, gucken wir mal, was der so preislich liegt. Ich glaube, der ist gar nicht so teuer. Nee, der dürfte nicht so teuer sein. Aber er ist wirklich, also er wird vielleicht auch unterschätzt, könnte man auch sagen. Mhm. Man sagt, ach ja, Gimmeldinger Meeresspinne von der Kooperative da, von der Genossenschaft, das kann ja nichts sein. Aber er ist wirklich, also sehr länger. Das kommt vielleicht auch dadurch, dass er 6 Jahre hat. Mhm. Guck mal, so die aktuelle Variante hat leider keinen Preis. Details. Den muss es aber geben. Ja, ich glaube es aber auch. Also der ist verlinkt, aber er hat keinen Preis dabei. Bei der Winzergenossenschaft? Mhm. Das ist mich gerade wundert so ein bisschen, ja. Den Gimmeldinger Meeresspinne habe ich auch schon gekauft, aber nicht als Riesling, sondern irgendwie als Spätlese hatte ich den. Ich habe jetzt mal geguckt bei, sag ich mal, befreundeten Weingütern in der Nachbarschaft. Mhm. Liegt der so. Mach das mal. Ich kann mich ja schon mal dem nächsten zuwenden, wenn du mir den Korkenzieher gibst. Denn da ist jetzt wieder ein Korken drin. Das ist also hier auch ein Wein, der Anspruch auf eine gewisse, ja, auf einen edlen Charakter legt. Ja. Ist auch ein VDP-Wein. Mhm. Verbund Deutscher Prädikatweine. Was ist denn? Das ist ein erste Lage, ja? Erste Lage, ja. Das ist jetzt was richtig Tolles. Genau. So, wir dürfen aber unsere Hörer nicht mit Schwein beglücken. Also es gibt ja die erste Lage. Das sind quasi eine Stufe unter den großen Gewächsen oder die große Lage, je nachdem, wie man es nennt, ist quasi dann die zweithöchste Stufe und nun noch Ortswein und Gutswein. Genau, ich bin gespannt. Das ist auch wieder ein Riesling. Mhm. Und zwar vom, wie heißt er, Wittmann heißt er. Ja? Mhm. Ist schon in unseren Shownotes. Ja, das sehe ich schon, genau. Also nur drauf zu klicken. Weingut Wittmann. Ja, wo kommen die her? Aus Westhofen. Mhm, Rheinhessen. Rheinhessen, ja. Klar. Und ist halt wirklich hier, ja, ein VDP-Wein, was auch nochmal was Besonderes ist und was sich auch immer auf den Preis auswirkt. Und ein aktueller, 2018. Das ist also das, was man jetzt gerade so kaufen kann. Und spannend. Wie gesagt, den könnt ihr mit uns trinken. Den gibt es halt wirklich bei jedem Versandhändler. Mhm. Ja, nicht ganz so geruchsintensiv, das aber stimmt. Ein bisschen schon. Da kommt auf jeden Fall mehr Säure durch, das merkt man, dass der halt frischer ist. Die Säure ist auch etwas, ist auch frischer. Komischerweise ein bisschen dunkler. Findest du? Ich finde den eigentlich für Tick. Den sehr hell. Riesling ist er hell, aber im Vergleich zu dem, was wir gerade hatten, ist er ein Tick dunkler. Okay. Aber immer noch hellste Kategorie. Mhm. Mhm. Kommt gut. Sehr gut. Toll. Mhm. Sehr schöner Wein. Also. Man merkt, glaube ich, nicht so viel Alkohol, kann es sein? Hat der nur 12%? Ne, 13%. 13%. Der schmeckt aber nicht. Der schmeckt nicht sehr alkoholisch, viel, muss ich sagen. Ist aber sehr gut, hat eine schöne Säure, die auch sehr lang anhalten ist. Das Riesling-Schwänzchen ist auch sehr ausgeprägt. Mhm. Bleibt sehr lange da. Bleibt sehr lange da, ja. Und er hat so eine gewisse Schärfe, das ist diese Ananas, weißt du, wenn du in eine frische Ananas reinbeißt und dieser Nachgeschmack, dieser so ein bisschen, der so ein bisschen beißend ist, so, der kommt, das Aroma kommt sehr gut. Grüner, reifer Apfel ist auf jeden Fall da. Und so zum Schluss dieses limettige, zitronige, kurz vor dem Säureabgang merkt man auch sehr. Ja. Ja, das merkt man. Das ist schon richtig. Aber insgesamt ist er sehr, am Anfang extrem süßfruchtig, würde ich sagen. Und zum Schluss kommt dieses fruchtig-herbe. Also quasi die zweite Seite der Frucht. Also wie ich schon sagte, am Anfang dieses süßliche Ananas und dann kommt dieser scharfe Ananasabgang und dann die Limette. Es hat eben auch was Herbes. Ja. Also Grapefruit ist schon eine gute Beschreibung. Also ist schon grüner, reifer Apfel. Grüner, reifer Apfel, ja. Und aber auch Grapefruit, würde ich sagen. Also durchaus. Ja. Was sagt das Fachblatt dazu? Kann kurz noch was zum Fachblatt sagen. Das ist jetzt tatsächlich Winter. Mhm. Aber passt in Sommer sehr gut. Passt also besser in Sommer. Ja. Also das Winterpaket, da können wir uns auch noch mal dem zuwenden, aber da sind halt wirklich schwere, schwere Weine drin. Und plötzlich dieser, der passt da gar nicht rein. Mhm. Also, bei diesem Riesling stimmt einfach alles. Selektion der besten Trauben aus Premium-Weinbergen Westhofens. In der Nase zeigt sich der Wein elegant und fruchtig. Mhm. Stimmt. Am Gaumen mit feinem Säurespiel, ja, mit Aromen von Pfirsich und Wildkräutern. Mhm. Naja, also ich finde Grapefruit. Passt besser, Ananas. Passt besser, Limette, Ananas, ja. Sowie eine sehr leichte, salzige Mineralität. Ja, das fand ich jetzt aber nicht. Das stimmt nicht. Ja, aber es ist nie, die anderen waren mineralischer. Ein hervorragend bewerteter VDP aus ersten Lagenwein, der gern zur rheinhessischen Küche, Risotto und einfach Solo getrunken wird. Trinkreif und lagerfähig bis 2025. Also, ich kenne jetzt die rheinhessische Küche nicht. Aber Risotto? Risotto? Naja, ich esse jetzt in letzter Zeit viel Risotto, weil ich mir einen Reiskocher gekauft habe. Mhm. Heute auch wieder. Heute habe ich kein Risotto. Heute habe ich einfach Gulasch mit Reis gegessen. Rheinhessische Küche. Also ich stelle mir die rheinhessische Küche schon etwas deftiger vor. Ich auch, ja. Und das will man eigentlich nicht. Also, du kannst ja nicht zu einem... Nee. Du kannst jetzt zum Beispiel nicht zu einem Braten oder so trinken. Das passt nicht. Nee. Das passt aber... Zu einer Ente passt das, glaube ich, ganz gut. Ja, zu einer Ente passt das, ja. Das passt auch zu Spargel. Mhm. Ja, ich glaube sogar, das ist ein typischer Spargelwein. Mir hatten sie mir ja ein Rezept für eine Kürbissuppe mitgeschickt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das passen würde. Lass mal gucken. Ich weiß gar nicht, was so rheinhessische Küche überhaupt so noch typisch ist für Rheinhessen. Weiß ich jetzt auch nicht. Müssen uns die Leute in die Kommentare schreiben oder irgendwie mitteilen über Twitter oder sonst was. Rheinhessische Küche. Aber ich finde ihn wirklich... Und wir müssen uns mal diesen Westhofener Hügel da anschauen. Der scheint ja was zu können. Obwohl, wie gesagt, so sehr mineralisch finde ich ihn nicht. Mhm. Aber ich finde, er ist geschmacklich sehr rund. Mhm. Auch hier finde ich, obwohl es ja ein trockener Wein ist, ist das gedämpft durch eine gewisse Süße, aber nicht nur Süße, es ist halt eine Komplexität im Geschmack. Wirklich so rundum fruchtig. Es hat wirklich was Fruchtiges. Ja, so ein bisschen verspielt ist das auch. Ne? Das ist. Also, der Familie Wittmann kann man bescheinigen, sie verstehen ihr Geschäft. Ja, auf jeden Fall zumindest bei diesem Wein. Wein. Ein wirklich schöner Wein. Mhm. Hast du gesehen, was der kostet? Nee, ich wollte jetzt mal. Doch hier. Gucken. 20,90 €. Das ist okay. Ja, ist okay. Also für die Qualität. Okay. Ja, würde ich auch sagen. Ist auch Bio. Mhm. Also für die Qualität. Das ist eine Papaya. Das ist Papaya. Ist es eher. Es ist nicht, da bin ich mir nicht sicher. Es ist nicht. Hier schreiben wir was von Papaya. Kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Nee. Also Grapefruit kann ich nachvollziehen. Limette kann ich nachvollziehen. Papaya, es ist halt fruchtig und wahrscheinlich hat es gesagt, ein Riesling-Trinker, ist das fruchtig und denkt deshalb an Papaya. Mhm, möglicherweise. Aber wir hatten jetzt schon eigentlich fast fruchtigere. Ja. Aber schon ein schöner, ich finde ihn wirklich halt auch wieder so eine Eleganz, aber jetzt ganz anders. Also ich weiß nicht, ob es wirklich ein Winterwein ist. Also ich finde, für einen Winterwein ist es nicht. Also du kannst ihn nicht, ich überlege gerade, wer ist ein Essensbegleiter zu einem winterlichen Essen? Rotkraut, irgendwie. Ah, nee, um Gottes Willen. Stampfte Gänseleber oder irgend. Nee, gar nicht. Ist es nicht. Der ist fruchtig, der ist schön, der ist verspielt, den willst du eigentlich solo trinken. Das ist ein Solo-Wein, genau. Mhm. Und es ist ein Frühlingswein. Ja. Es ist ein Frühlingswein, den ich auf jeden Fall auch wunderbar zu Spargel mir vorstellen kann. Ja, ja. Das ist echt, glaube ich, so ein richtiger Spargelwein. Also wer jetzt an Spargel kommt, dürfte ja schwierig sein. Oh nee, ich habe schon gehabt. Hast du schon gehabt? Ja klar, natürlich, lokalen Spargel. Sobald die Spargelhöfe öffnen, müssen wir dahin. Ja. Müssen wir dahin. War letztes Jahr ja super, gell? Ja, was mich am meisten ärgert, ist, dass wir den Werder-Wein nicht getrunken haben. Ja, das stimmt. Das müssen wir tun. Aber ich laufe immer, wenn ich in Werder bin, bin ich ja öfters mal. Ach, du bist öfter in Werder. Ich bin öfter in Werder, ja. Also ich war auch schon in Werder. Oh, ich bin öfter in Werder, so fies. Eltern wohnen ja quasi ein Dorf neben Werder. Und wir gehen da öfters mal spazieren und da gibt es auf dem Weg, mal spazieren gehen, gibt es halt so einen ja, wie soll ich sagen, so ein kleiner Markt, nicht Markt, so ein kleiner Regional-Supermarkt, sag ich mal. Und die haben halt Werderweine in allen Variationen und Farben und Formen. Also Fruchtweine, wohlgemerkt. Ja, aber es gibt ja nie eine Fruchtweine. Sie haben nur dort Fruchtweine. Es gibt jetzt einen Werderwein, der zum Anbaugebiet Saale-Unstrut gehört. Mhm. Also ganz weit weg eigentlich, aber der Klimawandel macht es möglich. Also richtig aus Trauben. Okay. Und der wird allgemein gelobt. Mhm. Also gerade zum Spargel soll der gut sein. Und auf dem Spargelhof, wo wir letztes Jahr waren, gab es den. Ja. Nur weil wir ja außer mir alle mit dem Auto waren. Mhm. Und ich meine, ich kann nicht alleine eine Flasche trinken. Ach, können schon, bitte. Bitte. Also ich habe mir jetzt überlegt, beim nächsten Mal nehme ich eine Flasche und was ich nicht aufkriege, wird mitgenommen. Ja, klar. Ja, das muss ja möglich sein. Natürlich. Ich nehme mir so ein Bierseemer mit. Wirklich das. Mhm. Also der Wittmann hat mich wirklich voll überzeugt. Ich bin ja sonst nicht so der Rheinhessen-Trinker. Ja, ich eigentlich auch nicht. Aber ist wirklich gut. Also bin total überrascht, dass die da so unterwegs sind, wie sie unterwegs sind. Also finde ich echt also interessant. Toll, ja. Ja, dann machen wir dein Programm, oder? Kommen wir zu einem von dir. Genau, wieder Pfalz, wieder eine Winzergenossenschaft. Und zwar diesmal die Winzergenossenschaft Wachtenburg. Ja. Wie auch die Burg. Anno 1901 ist also eine Winzergenossenschaft, die auch relativ innovativ unterwegs ist. Viele der junge Leute mittlerweile, die sind sehr modern geworden. Die waren vor ein paar Jahren, waren das noch so eine modrige Kiste. Aber jetzt sind die echt, haben die echt an Cooles gewonnen, sage ich mal. Und das spiegelt sich auch in ihren Produkten wieder. Was wir jetzt trinken, ist ein 2016er Riesling, der aber im Holzfass gereift ist. Das heißt, der wird in 500 Liter Fässer praktisch umgefüllt und 6 Monate quasi nochmal gelagert. Und dadurch kriegt er eine Holznote und ich finde, der ist sehr interessant. Weil Riesling im Holz gibt es relativ viele, da gibt es auch viele Experimente und meistens ist es dann so, dass der so beißend ist und diese Holznote einfach zu stark ist. Also es ist jetzt nicht so, dass man damit umgehen kann und darf wie ein Rotwein, der in Holzfass war, also irgendwie wie ein Spätburgunder oder sonst irgendwas. So ein Riesling im Holzfass, das muss man in den richtigen Moment abpassen, wie viel Holz der kriegen darf an Geschmack, was dem gut tut. Aber auch nicht den quasi zu überholzern. Also wenn du das Gefühl hast, du hast da irgendwie Holzchips drin, und dann ist es unangenehm. Ja. Man muss halt den Riesling unterstützen im Holz. Und zwar, wo würdest du die Unterstützung machen? Der muss irgendwie so ein bisschen im Abgang. Also wo das Riesling-Schwänzchen kommt, muss davor ein bisschen Holz kommen, dass der angenehm wird. Ja, ich bin gespannt. Also ich meine, der Chardonnay war ja offenbar schon im Fass, möglicherweise im Holzfass. Ich denke schon, man konnte da diese Vanillenoten schmecken, aber das war da sehr dezent. Riesling aus dem Holzfass habe ich jetzt, glaube ich, noch nie getrunken. Und das ist ein ganz typischer. Dann gucken wir mal. Genau, ganz typischer Kalksteinboden. Das heißt, das werden wir auch merken. Auch der normale Riesling, der nicht im Holzfass war, was quasi das gleiche Produkt ist, wo es halt letzten 6 Monate quasi normal ist, merkt man den Kalkstein sehr durch. Das kann natürlich sein, dass durch das Holz der Kalkstein so ein bisschen in den Hintergrund kommt, aber das probieren wir gleich mal aus. Also du sagst, Wachtenburg hat Kalkboden. Hat ein bisschen Kalkboden, ja. Also die Lagen, die da haben, gibt es auch einige kalkhaltigen Lagen. Und mal gespannt. Also auch wieder ein Riechwein. Riechwein, ja, definitiv. In der Nase, wieder eine relativ helle Farbe. Ja, und in der Nase finde ich etwas dicker als der Wittmann. Ja. Ein bisschen mehr präsenter hat, so vom Geruch her. Bin ich mal gespannt auf den Geschmack. Warum muss ich husten? Ist das viel Alkohol drin? Nee, 12%. Und? Merkst du das Holz ein bisschen zum Schluss? Ja. Sehr dezent. Dezent, so eine Vanillenote. Mhm. Auch. Aber ich finde, man merkt es auch so ein bisschen, die Holznote im Hals, weil so ein bisschen holzig trocken wird. Ja, ich habe mir beim Schlürfen so ein bisschen was in die falsche Loch gekommen, ja. Das falsche Loch gekommen, ja. Aber, tja, also das ist ein wahnsinniger Kontrast zu dem Wein, den wir gerade hatten. Ich finde, am Anfang ist da sehr viele frische Früchte, sehr junge Früchte, also unreife Früchte, die so ein bisschen noch spritzig, säurehaltig sind, noch so ein bisschen eine gewisse Bitterness mitbringen. Mhm. Und dann kommt anschließend, finde ich, so dieser typische Riesling-Geschmack. Und dann, nach dem Riesling-Geschmack, kommt so ein bisschen diese Holznote im Abgang und dann kommt das Riesling-Schwänzchen. Und ich finde, nach dem zweiten Schluck merkt man noch so ein bisschen im Hals, bei mir hinten drin, so ein bisschen das Holz. Aber nicht unangenehm, also nicht zu holzig. Nee, ist nicht unangenehm. Es ist doch auch sehr rund, finde ich. Mhm. Also ich finde ihn sehr untypisch für einen Riesling. Mhm. Denn obwohl er wahrscheinlich wenig Restsüße hat, ist er nicht wirklich so trocken. Mhm. Also er ist fast schon so ein Wein, wie ich ihn gerne trinke. Und ja, durch die Holznote hat man auch den Eindruck, dass es gar kein Riesling ist, obwohl das Riesling-Schwänzchen deutlich da ist. Ja. Aber man ist ein bisschen verwirrt durch die Holznote. Ja. Also es ist, an der Stelle denkt man, was ist das denn? Genau. Und ich hätte gedacht, es sei ein Cuvée. Also wenn du mir den blind verkostet gegeben hättest, hätte ich gesagt, na, das muss ein Cuvée sein. Okay. Das ist irgendwie Riesling mit Chardonnay oder so. Mhm. Also Riesling mit Chardonnay, ja, würde man fast denken. Also er hat Restzucker 3,6 Gramm, also schon, gut trocken, sag ich mal. Mhm. Gut trocken, aber man merkt. Säure 6,8, das ist, glaube ich, recht harmonisch mit dem Restzucker. Ja. Und ich finde den jetzt mal ein bisschen, hast im Mund stehen lassen, das heißt, wenn nochmal wieder Spuckebildung kommt so ein bisschen diese Holznote noch im Nachgeschmack, also im längeren Nachgeschmack. Ja, die Holznote ist da, das ist eindeutig. Also, wie lange war der denn im Fass? Nur 6 Monate. Er kriegt quasi so einen Schlag Holz mit. Mhm. Nicht zu viel, weil ich habe auch schon Rieslinge gehabt, die einfach zu lange lagen. Das schmeckt das einfach nicht. Das passt nicht. Nee, das passt nicht. Das du denke brauchst ich halt so eine. Du musst den so wirklich so ein bisschen links und rechts einfangen mit Holz, aber den nicht zu viel Holznote mitgeben. Mhm. Ich finde, der schmeckt hochwertiger, als er vom Preis her ist. Ja, ja. Also er schmeckt relativ hochwertig, das stimmt. Ja, ja. Kalkstein. Der Kalkstein geht, glaube ich, unter in dieser Holznote, glaube ich. Also, aber achte mal am Anfang auf den ersten Geschmack auf der Zunge, praktisch im vorderen Teil, bevor du schluckst. Dann kommen halt diese unreifen Früchte und halt so ein bisschen dieses Mineralische mit. Ganz also wie so, mineralisch, wie so ein bisschen, ich würde es vielleicht nicht mineralisch beschreiben, ich würde eher sagen, es ist wie so ein Kern, wie Kernobst so ein bisschen. Mhm. Ja. Ja, ja, es hat was von Kernobst, das stimmt schon. Also ganz kleiner Touch am Anfang, da merkt man so ein bisschen diesen. Genau, aber das wird dann durch diese mineralischen Ton. Durch aber das ist sehr schnell weg. Ja, na ja. Und deshalb denkt man gar nicht, also das, also eigentlich hätte man daneben ein Nicht-Holzfass-Riesling aus Wachtenberg. Ja, so, aber aus Wachtenberg. Du meinst jetzt von der gleichen. Ja, ja. Der ist, den könnte ich mir dann nämlich sehr viel eher mineralisch vorstellen. Mhm. Also ich kenne ja das Pendant quasi dazu, was nicht im Holzfass war. Von der Machart ja quasi das gleiche ist, bloß halt die letzten 6 Monate halt nicht im Holzfass war. Und der schmeckt, ich finde, genauso, außer dass du halt vorm Abgang diese Holznote nicht hast. Hm. Naja, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Kalkboden dann besser zu Das Geld kann kommt. Natürlich sein, das Mineralische besser zu zum Und wenn man ihn schon hat, wenn man diesen mineralischen Geschmack schon hat, der ja eigentlich was sehr Gutes ist, ist die Frage, ob man den durch das Holzfass so naja, klar, gut, das ist dann komplexer. Ja. Na, das ist natürlich auch was die Weinfreunde mögen. Mhm. Also von daher denke ich, ist wahrscheinlich gar keine so schlechte Idee. Nee, und preislich, wie gesagt, 10 Euro ist die Flasche. Mhm. Also kannst du nichts sagen, finde ich. Aber nichts sagen, nee. Und ich finde, dafür macht er mehr her. Also wenn du jetzt in der Blindverkostung, hätte ich gesagt, das ist auch so ein 20-Euro-Wein. Hm. Weil ich finde, der. Na, in der Blindverkostung hätte ich vor allen Dingen gesagt, das ist ein Cuvée. Mhm. Aber das kommt durch die Holzbehandlung. Mhm. Die ist halt so ungewöhnlich. Genau, weil es ungewöhnlich ist. Für Riesling, dass man denkt, na, das muss was anderes sein. Mhm. Ja, also schön. Also jedenfalls eine gute Entdeckung. Mhm. Aber bin ich angetan. Auch gut kühl trinken, das ist ganz wichtig. Ja, ja, das gilt für alle. Die, ja. Ich habe extra ja hier nochmal runtergedreht. Ja. Die Temperatur ist zwar jetzt mit 12 Grad immer noch zu hoch. Man müsste eigentlich auf 9 Grad runtergehen. Aber ich finde, das reicht schon. Mhm. Ich wollte es einfach auch nicht übertreiben. Sonst entstehen ja dann auch Kosten. Aber ich finde es. Also für Leute, die denken so, ich glaube, wenn du das liest, im Holzfass gereift und du bist kein Holzfan, was ich eigentlich auch nicht bin, schreckt das, glaube ich, ein bisschen ab. Aber das ist so schön eingebunden und so leichte Anklänge davon, dass man sich davon bitte nicht abschrecken lassen darf. Man soll das probieren. Das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Geschmacksexplosion mit diesem Holz. Ja, das stimmt. Ja, es gibt uns noch einen Grund, warum man in unserer Situation besser bei dem Wein bei 11, 12 als bei 9 Grad trinkt, weil doch die Geschmacksvielfalt bei 11, 12 besser zu spüren ist. Ja. Also das hängt natürlich davon ab, wenn man den jetzt sozusagen zum Vergnügen trinkt, dann würde ich ihn vielleicht auch kälter trinken. Ja. Wenn man ihn sagen mit einem gewissen Anspruch, wie es sich sagen, wissenschaftlichem Anspruch trinkt, dann ist es etwas wärmer, besser. Mhm. Ja, wir kommen zum Höhepunkt des Tages. Meinst du? Auch wieder im Pfälzer? Unser Freund Markus Schneider. Ellerstadt. Ellerstadt in der Pfalz. Und Markus Schneider ist natürlich besser bekannt auf Sylt, würde ich sagen. Ich glaube es auch. Also Markus Schneider ist in aller Munde, wo man hinkommt. Also es gibt ja kaum noch Gastronomie, wo du keinen Wein von Schneider bekommst. Also wenn die eine Weinkarte haben, die auch nur halbwegs gut sortiert ist, ist der Schneiderwein dabei. Markus Schneider ist bekannt vor allen Dingen als Cuvée-Experte. Ja, macht tolle Cuvées, muss man wirklich sagen. Die sind auch nicht ganz billig, aber da muss man dann mal ins Säckle greifen, was rausnehmen. Ja. Geht nicht anders, weil er das kann. Ist auch ein cooler Typ. Ja. Also ich gönne mir seinen Erfolg, muss ich ganz sagen. Er ist sehr erfolgreich, das stimmt in Deutschland. Also Deutsche Bahn oder sonst wo, überall gibt es Schneiderweine. So, ich lese mal, was hier steht. In Neuseeland, der überseeischen Heimat des Sauvignon Blanc, was natürlich unsinnig ist, denn der Wein ist da hingekommen, weil Leute aus der Pfalz ausgewandert sind. Also in Neuseeland, der überseeischen Heimat des Sauvignon Blanc, bedeutet Kaitui, so heißt er, in der Sprache der Maori, Schneider. Also Kaitui heißt dieser Wein und so findet man ihn auch leicht beim Versand oder Einzelhandel. Man muss ja nicht unbedingt zum Versand gehen, man kann ja zum Einzelhandel, der macht ja jetzt wieder auf. Deshalb müssen wir darauf hinweisen und da findet man bestimmt Kaitui. 2019, der aktuelle Jahrgang Sauvignon Blanc von Marco Schneider. Long Cap, mach ich mal auf. Ich habe inzwischen noch ein bisschen neutralisiert und. Oh, die Flasche schon da. Oh. Kommt schon der gute Geruch raus, ja? Kommt der Geruch raus. Ich glaube, da brauchst du nichts neutralisieren. Ich neutralisiere ja drauf. Ich habe auch mal das Glas neutralisieren. Und du brauchst es nicht wirklich. Oh, komm, die Fruchtnoten springen einem entgegen. Bevor wir. Also wenn du noch dran riechst, dann muss man länger dran riechen. Oh ja. Kann ich? Mir sind gerade ein Tropfen über die Finger gelaufen, also ich würde noch was Parfum nehmen. Unglaublich, das ist ein Parfumwein. Und jetzt lese ich, also genieße Abo 2020, prickelnder Frühling. Ja. Der einzige, der nicht prickelt, also der nicht so prickelt, dass man ihn nicht, Sekt oder Hans? Also wie gesagt, da kam der Secco, also deutscher Prosecco, dann ein Rosé Perlage, das eine glaube ich, der Rosé sogar mit Kapselverschluss. Wir waren sehr untypisch und den wollten wir halt nicht aufmachen. Den werden wir nach Hause mitnehmen und dann irgendwann mal so trinken. Wir sind halt beide nicht so die die Seco-Freunde. Jetzt kommt aber der Sauvignon Blanc Caituï. Ich lese es mal kurz vor. Mhm. 12%. Trocken betonte Säure, Stahltankausbau. Mhm. Als er Mitte der 90er Jahre den Weinberg seiner Eltern in Elderstadt übernahm, kannte den Namen Marco Schneider kaum jemand. Mhm. Heute gilt er als der Pfälzer Ausnahmewinzer und darf sich zu den erfolgreichsten der deutschen Weinszene zählen. Seinen kometenhaften Aufstieg verdankt der Charakterkopf vor allem seinem Mut, mit althergebrachten Traditionen zu brechen. Er setzte auf internationale Rebsorten und schuf mit Weinen wie Black Print Marken, die bei Weinliebhabern schnell zum geflügelten Wort wurden. Mhm. Der Caituï entspricht genau dieser typischen schneidischen Machart in Maori, der Sprache, das kennen wir schon, der weltweit beliebten Rebsorte Sauvignon Blanc, wie Schneider auch hier in Deutschland punkten. Die frische, grasige Nase wird von einer saftigen Frucht und feinwürzigen Aromen am Gaumen abgelöst. Der neue Jahrgang 2019 animiert und bringt erste Frühlingsgefühle. Na, die kann ich gebrauchen, die Frühlingsgefühle. Oh ja, aber der Geruch. Also der Geruch ist schon wirklich Wahnsinn. Also das ist echt, also ich bin ja bisschen echt überrascht. Ja, auch geschmacklich sehr interessant. Oh ja. Hat dann noch seine Frische. Mussiert tatsächlich auch. Mm. Das passt dann in dieses mussierende Paket auch rein. Ja, und dann doch ein sehr vielschichtiger Geschmack. Sehr vielschichtig. Also, ich schmecke Stachelbeere, grüne Paprika, Gras. Was habe ich hier noch? Ja, Gras noch am wenigsten. Aber Stachelbeere ist ganz Stachelbeere, eindeutig. Also wird ein Johannisbeere so ein bisschen, dieses herbe der Johannisbeere. Doch, jetzt kommt die grasige Nase auch. Man muss dann nochmal ausatmen. Ja. Das kommt dann in der Nase. Zum Schluss kommt auch, finde ich, ich finde zum Schluss am Gaumen kommt auch das Grasige nochmal. Mhm. Ja. Das ist vielleicht ein Wein für Kiffer. Ja. Mhm. Also ich kiffe ja nicht, aber er hat so eine so eine würzige Note dann auch. Also unglaublich, was der für eine geschmackliche Vielfalt hat. Also ich würde sagen, ist Sauvignon Blanc at its best. Ja, wirklich. Also absolut und vor allem so frisch, so spritzig, den kann man problemlos jetzt bei gutem Wetter auf der Terrasse auf dem Balkon. Unbedingt. Gut gekühlt. Unbedingt. Einfach so wechseln. Den kann man richtig schön kalt trinken, glaube ich. Der ist geschmacklich so intensiv, dass auch bei starker Kühlung der Geschmack noch durchkommt. Ja. Dazu ein Ritzcracker mit ein bisschen Schafskäse drauf. Oder und gar nichts. Oder so. Das würde perfekt. Also wirklich gut. Also ich bin. Und ist auch nicht teuer. Also hier, ich habe gerade hier alle Shops. Bei Google werden plötzlich alle Shops zu sehen. Mhm. Also alle nicht, aber sehr viele. Rechts in so einer Spalte. Mhm. 12,90, 12,90, 12,50, 19,2, nee, das ist ein anderer Jahrgang. Okay. Aber kannst du nichts sagen. Also für 13,90. Ja, finde ich auch. Das ist also. Also das ist ja auf jeden Fall wert. Also er schmeckt auf jeden Fall nach hochwertiger. Mhm. Also er ist auf jeden Fall komplex. Er ist wirklich sehr komplex. Er schmeckt. Also er kann es auf jeden Fall mit zwei Klassen höheren Weinen problemlos aufnehmen. Ja, problemlos. Problemlos. Das ist wirklich toll. Und ich meine auch die ganze Vermarktung des Etikett, simpel weißes Etikett, auf dem steht Schneider Caituï in Großbuchstaben mit so ein bisschen Schatten dahinter und dann darunter 2019 Sauvignon Blanc, also ganz schlicht. Mhm. Ganz schlicht. Also das Einzige, was nicht schlicht ist, ist der Schatten hinter dem Namen. Ja. Aber und auch die Rückseite, also wirklich. Vor allem muss man denken, das also, ist hier Stahlfass, das ist also quasi, das ist hier Masse. Gell? Das ist jetzt Masse. Das ist jetzt nicht, dass du sagst. Mhm. Naja, die Masse sieht man beim Preis. Natürlich, ja. Also ich würde sagen, Marco Schneider verkauft nicht Wein, wo er wirklich Arbeit investiert hat, für 12,90. Ja, ja. Also Also das, ja. Das ist Masse. Und das trotzdem ist es sehr gut. Wirklich, wirklich schön. Also andere Winzer müssen quasi dann mehr selektieren, mehr im Keller arbeiten, um so eine Qualität herzubekommen. Mhm. Ja. Aber das ist wirklich ein Top-Wein. Also für einen geringen Preis. Also auf jeden Fall volle Empfehlung. Und das ist auch richtig, dass das in so einem Paket drin ist. Das passt da wirklich wunderbar rein. Und das ist wirklich auch der Ausgleich für diese anderen Sachen, die ja vielleicht nicht so dolle sind. Also was heißt, die sind nicht dolle. Die sind auch sicherlich gute Sachen, nur ich bin halt nicht so der Sekko-Freund. Ne? Ich meine, warum muss man da noch Gas reintun in den Wein? Also wenn man will, kann man doch immer eine Schorle machen. Ja, es gibt natürlich auch anderen, also für Perlwein, ich bin ja so ein Gesellschaftsperlweintrinker. Da gibt es auch gute. Du erinnerst dich auch an den Perlwein, den sie quasi aus den Händen gerissen haben, als du den mitgebracht hast. Ja. Gibt auch andere. Ja, das stimmt. Also das sind aber auch wieder Ausnahmesachen von so Weinnerds, ich meine Gehrig. Ja. Also das sind natürlich, das sind ja auch Ausnahmegetränke, die ja auch, naja, oder ich denke auch an so Sachen, wo sie mir wirklich, die Klamotten noch mit vom Leib gerissen haben, wo ich sage, das ist jetzt übertrieben. Ne? Denk an Fritz Kohl mit dem Pfirsich, der Pfirsichsäcker. Ja. Ne? Da ist, ich sag's jetzt mal in aller Klarheit, da ist halt Pfirsicharomen drin. Aber der ist so klasse im Sommer. Also ich hatte den mitgenommen zu einer Einladung zum Grillen im Garten bei Kollegen von mir, wo noch gescherzt worden ist vorher. Ah, jetzt kommt sowas für die Frauen. Solche Sprüche. Ja. Für die Frauen. Und dann haben die das weggeschlürft, und zwar die Männer. Ja. und wollten mehr. Ja. Ich hatte 3 Flaschen mitgebracht. Ne? Wir waren, glaube ich, zu viert. Das siehst du. Und dann waren die weg und dann wollten sie mehr. also das ist dann immer noch eine zweischneidige Sache. Gut, das machen wir natürlich jetzt hier nicht. Aber von daher kann man schon sagen, also es gibt auch leckere Sekos. Nur jetzt, wenn es um den höheren Genuss geht, bin ich da zurückhaltend. Außerdem haben wir das praktische Problem, wenn wir jetzt hier so ein Zecker aufmachen, müssen wir den austrinken, weil wir den nicht wegtransportiert bekommen. Ja. Also die Wiederverschließbarkeit, da kannst du halt keinen Bierzähler drauf tun. Das ist halt dann problematisch. Die musst du dann gleich direkt trinken und fertig. Das war's dann. Ja, aber der Schneider, den könnte ich auch trinken. Also wirklich lässt sich sehr, sehr gut trinken. Ja. Also wirklich ein sehr, sehr ausdrucksstarker Sauvignon Blanc. Nicht nur im Geruch, auch im Geschmack. Jetzt im leeren Glas riecht er wie ein Fruchtcocktail. Nee, bei mir ist noch nicht leer, aber es riecht eben auch. Kann ich nachvollziehen, dass im leeren Glas dann auch so intensiv riecht. Das ist wirklich toll, auch als Parfum problemlos geeignet. Geeignet, ja, auf jeden Fall. Kann man voll empfehlen. Ja. Naja, mein erster Besuch bei Schneider war ja so ein bisschen, schockiert. Ihr wart alle sehr, sehr schockiert. Das ganze Gebäude ist halt sehr modern, sehr neu, also Beton und dann außen, weil Blackprint ja so sein, wo ich den Blackprint gar nicht so toll finde. Also ich finde zum Beispiel den Rotwein, den Holy Moly, viel schöner als den Blackprint, aber gut. Und nach Blackprint ist halt das ist so eine schwarze Betonfassade. So ein bisschen so erinnert es an 2001, wo ich sehe im Weltall. Oder wie ich sage, mit dem Baustil. Ja, aber das ist ein weiterentwickelter Baustil. Naja, noch moderner. Also wirklich so ein schwarzes Ding da, aber liegend jetzt, nicht als Monolith. Also ein liegender Monolith. Und dann kam man da rein und das war alles schon so. Das ist halt durchgestylt bis. Durchgestylt und so eine Nummer. Es wirkte auf mich halt nicht ehrlich. Nee, das ist es nicht. Nein, definitiv. Aber das ist auch nicht die Sylt-Kundschaft angesprochen damit. Also wir sind nicht die Sylt-Kundschaft. Wir sind nicht die Sylt-Kundschaft. Ja, und dann aber, ja, das Produkt überzeugte trotzdem. Was soll man da sagen? Ja. Ich meine, das ist, nur die Sylt Kundschaft musste halt durch das, den Auftritt überzeugen, weil die keine Ahnung, keinen Geschmack haben. Genau. Und wenn du dann aber auch noch inhaltlich überzeugst, dann ist es ja gut. Ja, klar. Und das kann er ja. Also er kann ja. Naja, das kann er, das sieht man hier auch wieder. Das ist wirklich, ja. Und das ist jetzt untypischerweise kein Cuvée. Ja. Obwohl die ja wirklich, Cuvée hat da wirklich ein Händchen dafür. Muss man dafür sagen. Hat er ein Händchen, ja, ja, muss man sagen. Naja. Ich scherze immer, er ist ein schlechter Winzer, ein guter Cuvée-Tierer. Aber hier sieht man, dass er auch ein guter Winzer ist, denn er hat aus dem Sauvignon Blanc wirklich das Maximum rausgeholt. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, also ich meine, ich habe oft Sauvignon Blanc getrunken, weil wenn du in die Gastronomie gehst, was wir zurzeit ja nicht können, hast du ja meistens die, also wenn es ganz schlimm kommt, fragen sie dich rot oder weiß. Genau. Und wenn sie dann mehr Auswahl haben, hast du die Auswahl zwischen Chardonnay, weil trinkt jeder. Ja, wenn du Glück hast, hast du Chardonnay. Sonst hast du Sauvignon Blanc oder Pinot Grigio. Genau, Pinot Grigio, genau. Ja, und ja, das war's dann. Ja, ja. Und dann denke ich mir immer, also was, wieso die? Ich meine, was soll das? Und hier hast du halt einen Sauvignon Blanc und der kann aber was. Mhm. Also ich frage mich jetzt auch bei den prämierten Toplagen VDP und so, was man auch auf dem Sauvignon Blanc noch rausholen kann, ist, glaube ich, marginal. Ich glaube, das sind noch Nuancen. Nee, kannst du nicht rausholen. Und die Frage ist, ob du dann bei dem VDP dann wirklich dann noch den Mehrpreis zahlen möchtest, was du hier quasi geboten kriegst an Qualität, in Anführungszeichen aus dem Basiswein. Das ist ja nichts anderes als eine Gutsabfüllung. Ja, ja, klar. Das ist eine Gutsabfüllung, genau. Und das, muss ich sagen, ist schon echt faszinierend. Ja, was ist denn dein Spitzenreiter heute? Der oder? Also ich muss sagen, enttäuscht war ich leider vom Chardonnay. Ja. Ich hätte schon mir fast gedacht, weil da was zu finden, was mir so richtig schmeckt, was ein bisschen Bums hat, ist schwierig. Mhm. Ich fand überraschend, dass der alte Riesling 2014, ja, der ist die Meerspinne von der Winzergenossenschaft, noch so gut war. Bin ich voll bei dir. Also war ich sehr überrascht. Westhofen hat einen guten Riesling. Ich würde sagen, Standardprodukt, vernünftig gemacht. Kriegst du woanders auch. Ist okay. Also ich fand den schon ausgezeichnet. Mhm. Okay. Also das, also von den Rieslingen der Wittmann das Beste. Auf jeden Fall. Ich fand, ganz ehrlich, Winzergenossenschaft, die zweite quasi von der Wartenburg mit der Holznote ist halt was für mich was Besonderes, weil ich sonst sehr viel Riesling trinke. Ist was Besonderes, aber ich habe immer noch das, was mich halt so verfolgt ist, dass ich denke, als ich ihn getrunken habe, na, ist das nicht ein Cuvée? Mhm. Also ich finde irgendwie ist das, ich will jetzt nicht sagen unnatürlich, es ist ja gerade das Gute, wenn man was außergewöhnlich ist. Ja. Also ich würde das jetzt nicht ablehnen wollen, aber ich weiß nicht. Also fand ich auch gut, aber ich fand den Wittmann an der Stelle besser. Okay. Und ich finde so ein bisschen außer Konkurrenz läuft es gerade bei den Rieslingen, weil die andere Reihe Rieslingen sind, ist das Sauvignon Blanc von Schneider. Ich muss sagen, ist natürlich vom Geschmacksspektrum her die Explosion. Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch mein Top-Kandidat und ich hätte es nicht gedacht. Also ich würde schon sagen, ja gut, ich hätte schon gedacht, weil Schneider gut ist. Aber ich hatte den halt noch nicht getrunken. Mhm. Und ich finde, so wenn du mir nicht gesagt hättest, Schneider, hätte ich gesagt, naja, wir haben einen Chardonnay, okay, der kann gut sein, manchmal ist Chardonnay halt, passt mir. Ein anderer Ellerstädter Winzer, Vollmer, hat ja da hatte einen tollen Chardonnay im Programm. Und dann hätte ich gesagt, gut, einer von den Rieslingen muss es sein. Mhm. Und der Wittmann ist schon nah dran an einem Top-Riesling. Mhm. Aber der Sauvignon Blanc, damit hätte ich nicht gerechnet, dass der mich so überzeugt. Weil Sauvignon Blanc so ein Wein ist, wo ich immer denke, nee. Ja, kann, muss man nicht. Also wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe und mich entscheiden muss zwischen einem Riesling und einem Sauvignon Blanc, würde ich immer den Riesling. Ja, ja, definitiv, bin ich völlig bei dir. Aber dieser Sauvignon Blanc, man muss sagen, muss ich das nochmal überdenken. Auf jeden Fall. Also das ist schon außergewöhnlich. Und wie du sagst, es ist halt ein Gutswein, aber er ist top. Ja. Also fragt man sich, ich meine, das Cuvées, dass er Cuvées gut hinkriegt, das hat er vielleicht raus nach einiger Übung. Mhm. Aber so einen normalen Sauvignon Blanc, da sowas rauszumachen, da frage ich mich, wie macht das? Mhm. Ja, also das ist schon nochmal. Das ist wirklich Handwerkskunst, gell? Ja, da musst du halt den richtigen Moment zum Ernten abwarten. Du musst im Keller alles richtig machen. Vielleicht ein bisschen länger an der Pflanze lassen, was auch wieder mit Risiko verbunden ist. Dann im Keller, naja, wenn es ein Massenprodukt ist, ist da die Frage. Was ja, aber wie lange ist es auf der Maische liegen? Ne? Wie lange gehst du ab? Wie warm ist es? Umgebungstemperaturen? Da kommt schon relativ viel noch dazu, was du machen kannst. Wenn es erstmal im Edelstahlfass ist, passiert nicht mehr viel. Du musst also vorher schon alles richtig gemacht haben. Ja, ja. Na gut, im Edelstahlfass kannst du heutzutage kannst du da die Temperatur. Natürlich, das ist genau klar. Und da kannst du zum Beispiel, was ich hier vielleicht vermute, dass er sagt, okay, mach mal ein bisschen wärmer, ja, um da die Entwicklung voranzutreiben. Weiß ich nicht, also irgendwie. Ich glaube eher kälter. Eher kälter? Ja, dass du halt quasi das schonend vergären lässt und dann halt so viele Fruchtaromen zu erhalten. Ja, ja. Ja, das müsste man wissen. Da können ja vielleicht die Leute nochmal in den Kommentaren schreiben, die sich auskennen, wie man an diese Fruchtaromen kommt. Es steht immer so also auf dem Kaitui steht als Webadresse www.black-print. Ja, das ist so eine alte Webadresse. Ja. Ja. Wo ich den Blackprint gar nicht, also jetzt im Vergleich, so toll finde. Aber wie gesagt, ja, wie kommt man an diese Frucht da rum? Natürlich, klar, wenn du es kalt machst, wird nicht so viel Zucker vergoren. Mhm. Auf der anderen Seite, ja, 12%, ja. Könnte sein, dass es tatsächlich dann eher kalt gehalten wird. Ja, man weiß es nicht. Kann sein, weil er doch noch so ein bisschen auch diese Traubensaft-Nuance hat. Es ist sehr hell, das muss man auch mal sagen. Ja, wirklich so, ja. Aber gut, das ist, glaube ich, bei den Sauvignon Blancs ist ja wirklich auch eine sehr helle Sorte, dass da mal was Dunkles dabei ist, ist eher die Ausnahme als die Regel. Ja, aber wenn du es auf der Maische liegen lässt, wird es dunkler. Ja, aber darum, glaube ich, nicht so lange. Nee, nicht so lange auf der Maische. Und möglicherweise diesen Fruchtsaftgehalt, da kriegst du tatsächlich durch niedrige Temperaturen. Mhm. Naja, das sind halt die Geheimnisse des Geschäfts, aber man sieht eben, was da alles für Möglichkeiten bestehen, dass man aus einem so einfachen Gutswein, Alltagswein noch so viel rausholt. Mhm. Absolut, also das ist halt das Geheimnis, gell? Also ich kann mir den gut auch als Schollewein vorstellen. Mhm. Beim Essen könnte ich mir vorstellen, dass er viele Sachen erschlägt. Ja, du kannst ja immer gut so mit dem Blanc zu scharfen Gerichten, asiatische Küche, genau. Ja. Sushi, super. Na, Sushi ist ja nicht unbedingt scharf. Nee, aber ich meine auch zu Sushi kommt er sehr gut, also zu Fischgerichten allgemein, zu scharfen Sachen. Also ich weiß nicht, bei Fischgerichten könnte es auch erschlagen. Mm. Je nachdem, was du für Fischgerichte hast. Seeteufel, super. Scampis passt perfekt. Hummer. Also ich finde scharfe Gerichte asiatisch, dazu passt es wirklich. Auch scharfe mediterrane Gerichte, also ein bisschen so. So eine Arabiata. Arabiata, so. Genau, ja. Da kannst du die anderen nicht so trinken, da sind die alle tot. Ja. Also das wäre sogar so ein Wein, also zum Gulasch würde ich natürlich einen Rotwein trinken, aber wenn es hart auf hart käme und ich einen Weißwein nehmen müsste, würde der auch noch bei Gulasch stehen. Ja. Als Ergänzung zum Dessert, Panna Cotta dazu. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Also, ja, wirklich sehr überzeugend. Ja, also ich muss wirklich sagen, toll. Mhm. Ja. Ja. Gut, jetzt haben wir sozusagen unsere Frühling-Sommer. Sache verschossen, aber der Sommer kommt erst noch. Ja. Jetzt muss noch was überlegen, wenn wir weintechnisch nochmal nachlegen wollen. Ah ja, da fällt uns noch was ein. Mhm. Ja, schauen wir mal. Da gibt es noch einiges, ja. Der Markt ist quasi noch nicht ausgeschöpft, da gibt es noch einiges zu holen. Mhm. Ansonsten, wir haben ja noch viele Limonaden da. Ja. Müssen wir auch nochmal machen. Ciao. Uns wird schon was einfallen zur nächsten Folge. Ja, denke ich auch. Ja. Gut, dann vielen Dank. Ja, danke auch. Auch an die Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, meinst du? Und ja, da kann ich noch hinweisen, ich habe von Hackbeat noch ein kleines Geschenk bekommen. Mhm. Ein T-Shirt in dunkelblau mit der Aufschrift No Vinophobie. No Vinophobie. Ja, erklär, was hat es damit auf sich? Genau, die Angst, dass der Wein ausgeht quasi. Ja. Genau, und man findet es sogar beim Urban Dictionary, also es ist tatsächlich der offizielle Terminus, wo ich ihn philologisch nicht so gut finde, weil vorne ist Italienisch, no, also oder Englisch, no, sonst, naja, Italienisch ist auch komisch, no vino, naja gut, aber irgendwie so Englisch-Italienisch und hinten Phobie, Griechisch, und da haben wir uns ja Gedanken gemacht, wie es eigentlich heißen muss. Und ja, da sind verschiedene Vorschläge gekommen. Also am schönsten ist ja, wenn man alles irgendwie griechisch macht. Mhm. Und da gibt es tatsächlich auch schon einen Ausdruck, der allerdings auch mehr so im Urban Dictionary ist. Also die Kenosilakophobia, also die Angst vor dem leeren Glas. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Und ja, dann habe ich gedacht, eigentlich ist es ja der Mangel an Wein. Und das wäre, glaube ich, Euno-Ellipse-Phobie. Euno-Ellipse-Phobie. Ellipse ist der Mangel. Ellipsophobie, die Angst vor Mangel, und Euno, der Wein. Euno Ellipsophobie müsste eigentlich der richtige Ausdruck sein. Also müssen wir mal gucken, ne, ob man das irgendwie den Medizinern beibringen kann. Ja. Dass es dann auch Wein auf Rezept gibt. Ja. Aber wie gesagt, Urban Dictionary sagt No Vinophobie. Werde ich anziehen. Ah, hinten ist auch noch ein Patch drauf, ein Schulterpatch quasi. Von der Pfalz. Mhm. Ein Weinblatt und ein halbes Herz. Was immer so aussieht wie ein Herzinfarkt-Symptom. Aber gut, schön. Ja, ich freue mich. Werde und ich. Das Ganze war in einer, was für eine Tüte drin? Einer ein Genusskastbeutel, genau. Mhm. Mit dem laufe ich dann sowieso rum. Aber das ist ja Werbung in eigener Sache sozusagen. Ja, vielen Dank. Ja, gerne, natürlich. Und im Gegenzug bekommst du von mir Limonade. Das ist gut. Ich habe nämlich Limonade gekauft. Leider ist ja so, dass man dann im Großhandel immer eine ganze Kiste nehmen muss von einer Sorte. Aber ich habe meine Lieblingssorten von Vostok gekauft. Mhm. Haben wir auch noch nicht besprochen hier. Wäre stünde auch noch aus. Ja. Also Aprikose, Mandel und Pflaume, Kardamom. Bin gespannt. Ja, das können wir dann auch so mal vornehmen. Wir haben ja auch noch genug Limonade. Nehmen wir das dazu noch. Ja. Okay. Ja. Dann sage ich mal vielen Dank. Ja, vielen Dank auch und tschüss. Bis bald. Tschüss.